Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Titel 96.0 am Mikrofon Otto Rutke. Da Rádio Mama Terra, um programa em alemão e português. No microfone está a Papola. Noch einmal, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Herzlich willkommen, egal gleich wo ihr seid, zu Hause, bei der Arbeit oder im Auto. Und ich begrüße ganz herzlich die deutsch-brasilianische Moderatorin Papola. Hallo. Romau. Zur zweiten Sendung. Genau, noch und ganz frisch. Noch ganz frisch bist du. Und wir hatten das letzte Mal ja schon gesagt, dass du ja insofern gar nicht so frisch bist, weil du schon viele, viele Erfahrungen im Radio gemacht hast mit deinem Vater, Markus Romau. Schon genau. Als mit seiner Schwester, als du 6, 7, 8, 9, 10, egal, immer wann. Du warst so, ihr wart beide so oft im Radio und habt berichtet aus der Schulzeit und immer klassisch in Portugiesisch gesprochen. Ja, was erwartet uns heute eigentlich so wirklich? Na, außer ganz, ganz, ganz viel Musik. Ein buntes Gemisch aus, ein bunter Blumenstrauß von Gau Costa, Vanessa D'Amata, Sergio Chiavasoli von Necker. Das ist eine Einspielung, die Papola mitgebracht hat. Gibt es auch einen Erfahrungsbericht von Papola zum Thema Erdgipfel Rio plus 20 und noch ein paar mehr Informationen. Doch zuerst wollen wir es mal ganz gemütlich angehen lassen. Und jetzt spiele ich ein Gau Costa, Voyeur. coração bater por você. Vem me dar carinho, vem fazer lelê. Vem me dar um cafuné, me fazer um chazinho. Corda que amarrou, cobra que picou. Sede não secou, alma desandou. E leia na minha mão o seu nome na linha da vida que corre atrás de você. De você. Vem ver, vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver. Por você. Vem me dar carinho, vem fazer lelê. Vem me dar um cafuné, me fazer um chazinho. Corda que amarrou, cobra que picou. Sede não secou, alma desandou. E leia na minha mão o seu nome na linha da vida que corre atrás de você. De você. Vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver. Vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver, vem ver. Meu coração bater por você. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui está Radio Mama Terra, um programa em alemão e português em TIDA 96.0. Aqui está Papola. Ja, das heutige Thema, was wir gemeinsam erarbeitet haben, ist Rio plus 20, der Erdgipfel, der im Juni, also im letzten Monat, stattgefunden hat. Und Papola, du persönlich warst da. Jetzt berichte doch mal ein bisschen. Genau, ich war zu der Zeit in Rio und zwar habe ich ein Praktikum bei einer NGO gemacht, also einer Nichtregierungsorganisation. Und natürlich, ich habe sehr viel gearbeitet, aber ich habe auch die Stimmung mitgekriegt und ich bin auch zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen, war auch auf dem Konferenzgelände selber. Und ich weiß nicht, wie viele darüber wisst, aber es hieß ja, also es war die Umweltkonferenz zur nachhaltigen Entwicklung, zu der viele Staatschefs erschienen sind und auch sehr viele Chefs von Organisationen, vor allem NGOs. Jedoch viele sind auch ferngeblieben, zum Beispiel auch Angela Merkel, aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten. Und tatsächlich, Angela Merkel war nicht ganz so falsch, denn von vornherein waren die vielen NGOs natürlich nicht allzu optimistisch. Jedoch war es eine herbe Enttäuschung mitzuerleben, wie dann die ganze Konferenz eigentlich nur sich als ein Media-Event entpuppte und die ganzen Politiker sich dann natürlich nur fotografieren haben lassen, um zu sagen, hey, wir kümmern uns um die Umwelt. Jedoch gab es natürlich auch gute Aspekte der Konferenz. So wurde zum Beispiel auch ein People Summit organisiert, wo dann verschiedene, also da waren auch viele Indio-Stämme und all das. Also das waren, also es gab wirklich sehr viele interessante Aspekte dieser ganzen Wochen in Rio. Also mit anderen Worten ist es auch, dass sich die Gruppen, die es wirklich betrifft, die betroffen sind von diesen ganzen Umweltkatastrophen und Veränderungen, dass sie auch protestiert haben und dorthin gegangen sind und sich genau geäußert haben, präsentiert haben, ihre Problematiken. Genau. Es gab eine riesengroße Demonstration, wo unglaublich viele Menschen waren aus, ich glaube, allen Ländern. Ich habe da jede Sprache sprechen hören und es war auf jeden Fall, in dem Sinn war es ein Erfolg, dass sich das Volk oder viele Gruppen vereinigt haben, um gemeinsam zu demonstrieren, was es so, glaube ich, in dem Stile noch gar nicht gab, also so riesengroß. Und das Publikum, die Anwesenden, welcher Jahrgang, welches Alter, alt, jung, alle Generationen, mehrere Generationen, was hattest du für einen Eindruck gehabt? Also jetzt auf diesen People Summit oder anderen Veranstaltungen im Rahmen oder neben der eigentlichen offiziellen UN-Konferenz gab es sehr viele Junge, also sehr, sehr viele Junge, die da Projekte gemacht haben. Also Junge, sag ich, jugendlich bis Mitte 30 so. Auf dem tatsächlichen Konferenzgelände war das natürlich ein bisschen anders. Da gab es viel mehr Ältere, natürlich Politiker sind generell etwas älter, aber es war etwas, was auf jeden Fall auch die Jugend von Rio betroffen hat. Also viele haben im Rahmen der Rio Plus 20 Konferenz gejobbt oder haben da irgendwas gemacht, Projekte, Veranstaltungen, irgendwas organisiert. Das heißt, es war eigentlich sehr jung. Genau, das war es erstmal. Jetzt hören wir Vanessa da Mata und Ben Harper. Ja, genau. Boa sorte. Viel Glück. Jeito acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. It's é too pesado. Much. It's não heavy. Há paz. Tudo que There's quer no de peace. Mim. All e you want from me isn't real expectations. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Unser heutiges Thema ist unter anderem Rio Plus 20 und die deutsch-brasilianische Moderatorin Papola Romau war persönlich anwesend und sie hat jetzt schon einen kurzen Erfahrungsbericht gegeben, den sie jetzt nochmal in Portugiesisch zusammenfasst. Genau, ich werde mein Bestes geben. Como acabei de falar em alemão, eu estive no Rio durante a Rio Mais 20 e fazendo estágio lá. Eu só estava contando das minhas impressões das emoções dessa conferência também, das pessoas, dos eventos que eu vivenciei. E foi mais ou menos isso que simplesmente... A conferência em si não foi um sucesso tão grande, mas como as ONGs esperavam também, os políticos só foram para lá para aparecer na foto, né? É verdade, os políticos gostam muito das fotos, né? É, mas além da conferência mesmo, teve muitas outras coisas, como a Cúpula dos Povos, onde foram muitos índios e muitas ONGs também. Isso foi muito legal, conhecer essas pessoas e ver a quantidade das pessoas que lutam pelo desenvolvimento sustentável, tudo isso. Foi muito legal mesmo. E a idade das pessoas que vêm lá, como a idade só a juventude ou assim, Não, tinha de tudo. Tinha mesmo... Três gerações? Sim. Sim. Foi muito legal ver também que tinha muitos jovens lá. Porque eu, na verdade, sempre achava que no Brasil... Assim, eu também não sabia muito como é que estava, mas eu sempre achava que não tinha muito movimento, assim, que lutava pelo desenvolvimento sustentável ou... Enfim. Para mim, foi uma surpresa. Aha. Also, das war für dich war es eine Überraschung, dass auch so viele Brasilianer dabei waren? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also, dass vor allem viele junge Brasilianer dabei waren. Mhm. Also, ich meine jetzt, ohne dass ich ein Vorurteil jetzt aussprechen möchte, aber ich hatte das halt nie wirklich so mitgekriegt, weil ich hier natürlich, also natürlich nicht, aber hier bin ich auch etwas aktiv und kriege auch sehr viel mit. So, gerade in Brasilien ist ja sehr viel los, was Umweltpolitik angeht. Jetzt viele Projekte werden ja von Umweltaktivisten scharf kritisiert. Und das habe ich hier mitgekriegt. Aber von meinen brasilianischen Freunden habe ich das eher nicht mitgekriegt, dass da irgendwie jemand aktiv wurde oder dass da irgendwas gemacht wurde. So. Deswegen hat es mich doch überrascht, dann tatsächlich so viele Brasilianer zu sehen. Ich meine, natürlich waren das nicht alle. Und es war auch nur ein Eindruck. So. Wobei, also für mich war das echt eine schöne Überraschung. Spielen wir nochmal ein neues Lied ein von Gal Costa und das heißt Mar e Sol. Das wäre doch der Traum, wenn das hier das Wetter etwas besser wären würde. Wirklich Meer und Sonne. Dann heißt es bei uns Elbe und Sonne und dann am Strand ja, genau. Und grillen. Agora vamos ouvir Mar e Sol de Gal Costa, porque aqui só tá chovendo e queremos Mar e Sol. Queimar, arder, em você tremer. água, terra e céu. A sós somos nós. Tremer em você.